Da läuft schon einer. Hier begrüße ich euch sehr herzlich heute am 8. April schon immerhin zur 35. Vorstandssitzung dieses Landesvorstands NRW. Wir sind, wie der Name sagt, für eine Vorstandssitzung hier, zurzeit mit vier Vorstandsmitgliedern anwesend und soweit beschlussfähig. Ich habe mich gerade erdreistet, hier die Versammlungsleitung anzufangen. Gibt es Proteste dagegen? Möchte das jemand anders machen? Das ist Schweigen. Wir haben ein Pad, wir haben ein Protokoll. Vielen Dank für die Vorbereitung, vielen Dank für die Anwesenheit, Isan und Harry. Jetzt probiere ich das nochmal mit dem Reinposten hier. Habt ihr das jetzt auch, also habt ihr den Link auch im Zuhörerraum. Den Link, den ich gerade in den Chat gepostet habe. Okay, dann müsste man mal irgendwas in meinen Settings hier testen, einändern, weil ich weiß nicht, wie ich sonst posten soll. Ich habe es in Vorstandssitzung reingesetzt und das muss ja eigentlich im Ganzen in allen Räumen dann auftauchen. Tut es aber nicht. Okay, das vielleicht an anderer Stelle. Machen wir weiter. Wir haben, das Pad habe ich schon gesagt, dass wir beschlussfähig sind, ist so mit vier Menschen. Bali ist im Moment in einer in einem Funkloch. Wir haben ein Protokoll vom letzten Mal. Das habt ihr sicherlich alle durchgeguckt. Gibt es da Änderungswünsche, Ergänzungen, irgendwas? Bitte. Vollkommen zufrieden. Alles gut. Daniel, guckst du noch? Keine Einwände. Okay, ich auch nicht, danke. Dann ist es einstimmig angenommen. Wir kommen zu den Berichten. Was haben wir die letzten 14 Tage gemacht? Außer Ostern habe ich wieder eine Sitzung, der Vorgesetzung beim Bund teilgenommen. Gestern, vorgestern war es und letzte Woche. Und ich war auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des KV Köln, dazu gleich noch ein paar Takte, und habe Verwaltungskram gemacht. Und Bali ist nicht da, wenn ihr weitermachen wollt, Helder vielleicht. Ja, also auch meinerseits auch nicht untätig gewesen. Diesmal gibt es ein bisschen mehr. Also unter anderem war ich zuständig für einiges an AV-Kram, darunter auch viel, was Briefwahl anging. Dazu auch das von der AKMV in Köln. Ich habe einige PRM-Zugänge beantragt, zu anderem auch meinen eigenen. Der hat endlich mal funktioniert. Das klappt jetzt mal. Dazu war ich noch bei der Ausschreibung der Wahlkampfkoordination noch mit dran beteiligt, habe an den AGÖA-Sitzungen teilgenommen und da konnte ich auch mit Hilfe meiner ganzen Kollegen noch den letzten Stoß wieder hinbringen, dass unsere Piraten-NRW-Facebook-Seite wieder online ist. Wir wissen immer noch nicht so ganz, warum sie nicht, also warum sie ausgeschaltet wurde, zumindest nicht öffentlich geschaltet wurde, aber die ist jetzt wieder da und wird auch wieder auch fleißig benutzt, hat man jetzt, glaube ich, auch schon gesehen, wieder durch den Post eben der Wahlkampfkoordination, die da nochmal rüber ging. Übrigens mit einem schönen, sehr, sehr tollen Bild. Ich habe keine Ahnung, wer es gemacht hat, aber auch Lob dahingehend auch noch meinerseits. Juli und weiter. Kann auch aufrufen. Ich habe Dann mache gerade ich eine mal. an ich. Ich mache, glaube ich, mal zuerst. Zumindest im Protokoll stehe ich zuerst. Ja, ich habe aus jobtechnischen und gesundheitlichen Gründen nicht wirklich viel gemacht. Ein paar Tickets bearbeitet, ein paar Infos weitergegeben und sonst nicht wirklich viel. Danke, dass du da bist und gute Besserung. Und gute Erholung. So. Ja, dann mache ich mal weiter. Tickets, Korrespondenz, Ausschreibung und so ein bisschen im Hintergrund. Genau, habe ich gesehen. Vielen Dank auch dafür. Gut, dann gibt es dazu Fragen von Zuhörern. Das ist nicht der Fall, dann machen wir weiter. Die Statistikberichte werden noch nachgetragen, aber die im Protokoll von der letzten Sitzung, die sind, da sind die Kontostände und auch die Mitgliederzahlen aktuell. So viel hat sich da nicht getan. Bei Interesse dann bitte da nachgucken, solange es hier noch nicht steht. Kommen wir zu den Terminen. Gerade eben noch findet eine Datenschutzschulung statt. Und der wichtigste Termin eigentlich für uns ist übermorgen, der Samstag, wenn die Briefwahlunterlagen ausgezählt werden und wir hoffentlich eine bestätigte Liste für die Bundestagswahl haben. Das wird sich dann zeigen. Ab 10 Uhr geht's los und gestreamt wird das auch. Dann könnt ihr dabei sein. So, weitere Termine zur Datenschutzschulung stehen im Protokoll für diejenigen, die das interessiert und die das machen sollen, müssen, dürfen und so weiter. Vielen Dank nochmal für das Angebot und dass die Termine auch hier stehen. Das ist ganz gut eigentlich, dann kann man immer darauf verweisen, guckt einfach im Vorstandsprotokoll, da steht aktuell alles drin. Danke. Kommen wir zu den Anträgen. Da gibt es einen, ja, den stellen wir dann einfach mal vor, in der Zeile 90 mit dem Titel, mit der Nummer 459626, Antrag auf Durchführung eines LPT NRW 2021. So. Der Antragsteller ist leider nicht anwesend, dann übernehme ich das mal. Es geht hier darum, dass ein Vorstandsmitglied den Antrag gestellt hat, einen Landesparteitag durchzuführen. Das kann man, ja, soll ich mal sagen, ist es sicherlich kein Witz, es ist ernst gemeint und ist eigentlich eine Erinnerung, dass wir das ja vorhaben, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Und das ist eigentlich ständige Aufgabe und ständige Tätigkeit, uns um Räume zu kümmern. Das ist hier praktisch nochmal der nochmalige Hinweis, das also auch konkret weiter zu verfolgen. Gibt es andere Vorstandsmitglieder, die dazu etwas sagen möchten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit, das hier als Antrag weiter zu behandeln, weil der Antragsteller nicht da ist. Das hier jetzt abstimmen zu wollen, ohne dass er nochmal seinen Beweggrund vielleicht erzählt, ja, wie gesagt, finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Sollen wir den beim nächsten Mal nochmal aufrufen? Dann sprechen wir sowieso nochmal über den LPT. Gibt es da denn jetzt noch Diskussionsbedarf drüber? Oder Unklarheiten? Ne, es gibt keinen, also vom Grundsatz her gibt es da keinen Gesprächsbedarf. Also, dass wir einen machen müssen, ist klar. Ich meine, das Problem hier ist jetzt, hier steht konkret drin, durchführen bis zum 4.7. ist, ja, wie soll ich mal sagen, aktuell ein bisschen schwierig, das so zu beschließen. Das kann man auf jeden Fall versuchen. Das versuchen wir ja auch. Insofern tue ich mich da jetzt mit so einem Beschluss schwer. Ich würde gerne einen Beschluss fassen, wenn wir einen Raum gefunden haben, zu einem konkreten Datum das beschließen. Die Absicht, bis zu einem Tag X etwas zu tun, finde ich ein bisschen doof. Ich sag mal, bei jedem Projekt, in Anführungsstrichen, was man plant, setzt man sich ja irgendwo ein Zieldatum. Ich sag mal, man versucht es dann einzuhalten und wenn es halt nicht einzuhalten ist, dann ist es halt nicht einzuhalten. Ja gut, wenn wir einen Beschluss fassen, dann sollten wir den umsetzen. Und deswegen, also ohne dass wir jetzt einen Raum haben, ohne dass wir den Termin haben, einfach, dass wir ein LPT machen wollen, um das zu beschließen. Wie gesagt, ich hätte auch gerne einen Antragsteller dabei, dann könnte er das nochmal genau erklären. Insofern würde ich vorschlagen, einfach, dass wir das bei der nächsten Sitzung nochmal aufrufen. Da gibt es im Sprechenraum den Reinhard. Ja, hallo. Wortmeldung vom Elder. Ich weiß nicht, wer vorher war. Weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber bitte, Reinhard. Also ich habe mal eine Frage, wie weit geht denn so die Gemengelage überhaupt aus, einen Parteitag zu machen, die Lust und Laune? Das hört sich nicht so an, als wenn ihr einen gemacht werden möchtet. Ich hake direkt mal rein, weil ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt gleich mit dazu habe. Also wir sind satzungsgemäß dazu verpflichtet, einen zu machen. Also es ist egal, ob wir einen machen möchten oder nicht. Also daher sollten wir es sowieso tun und das sollten wir auch baldmöglich machen. Ich würde auch ganz gern natürlich auch hiermit auch ein Zeichen setzen, dass wir definitiv auch gewillt sind, einen LPT auch durchführen zu wollen, damit eben nicht das Gefühl entsteht, dass wir einfach nur aus einer Nichtlust heraus eben kein LPT machen wollen würden. Und das ist ja auch nicht der Fall. Also wir wollen tatsächlich versuchen, ein LPT auch in einer hygienisch vernünftigen Art und Weise stattfinden zu lassen, sodass auch zum einen jeder teilnehmen kann, der daran teilnehmen möchte, und auch keiner unnötig gefährdet wird. Und das sind so zwei Dinge, die wir natürlich versuchen immer mitzunehmen. Und da gibt es auch so einzelne rechtliche Dinge, die wir da auch noch mit berücksichtigen sollen. Und ich denke mal, wir haben mit dem Probelauf der AV Bielefeld da auch schon eine gute Übung auch getan, zu schauen, wie sowas möglich ist und auch rechtlich gut lösbar natürlich das ist. Daher können wir es dann noch beibehalten. Also ich wäre auch dafür, ganz klar diesen Antrag einfach zu beschließen und auch damit auch ein Zeichen nach außen zu setzen, ganz klar, wir haben auch vor, baldmöglich ein LPT stattfinden zu lassen. Und ich denke mal auch, dass es dann auch möglich ist, auch einen tatsächlich noch vor den Sommerferien auch hinzubekommen. Ich würde eigentlich vorschlagen, das irgendwann mal nach den Sommerferien zu machen, im letzten Quartal, weil dann hat sich Corona von Lagen vielleicht stabilisiert. Und dann ist wahrscheinlich eigentlich besser und stabiler, was die Corona-Lage betrifft. Das wäre so mein Vorschlag. Weil einen Antrag zu stellen auf das, was wir sowieso machen müssen, ist meiner Meinung nach Quatsch. Aber sei es drum. Ja, also nochmal, ihr bringt jetzt hier, finde ich, eine etwas seltsame Stimmung rein, als ob jetzt irgendjemand hier im Vorstand wäre, der an seinem Posten klebt und nicht will, dass wir eine Vorstandswahl machen auf dem LPT. Nein, Kolleginnen und Kollegen, da auf gar keinen Fall. Das war überhaupt nicht mein Gedankengang. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, sage ich mal so, wir müssten einen Landesparteitag machen, aber der wird dann rausgeschoben bis zum Ultimo, warum auch immer, ist es erstmal egal, ohne jetzt irgendjemand was von euch zu unterstellen. Und dann wird ein Antrag gestellt auf das, was wir sowieso machen müssen, das halte ich für Quatsch. Und dann würde ich einen Vorschlag machen, um den ganzen Corona-Mist noch was Zeit zu geben, bis sich das stabilisiert hat, dass das im letzten Quartal irgendwann mal durchgezogen wird. Fertig. Mehr war mein Ansinnen nicht. Ich unterstelle niemandem ihr was, dass er in irgendeinen Posten festkleben möchte. Meine Meinung und ist Quatsch, was zu machen, einen Antrag zu stellen, was wir sowieso machen. Ich höre jetzt mal zu, wie ihr euch jetzt entscheidet und dann sehen wir weiter. Gehen wir davon aus, dass wir einen machen werden. Meine Idee ist, das irgendwie im letzten Quartal zu legen. Warum? Dann hat sich, wie gesagt, die Corona-Lage stabilisiert und ist einiges klarer. Weil irgendwann kriegen die da mit dem Impfen in den Griff. Ja, danke. Also ich würde dafür einen Antrag brauchen, wenn ihr meint, dass wir einen Antrag brauchen, gerne einen Antrag beschließen, tatsächlich mit dem Termin baldmöglichst und vor allen Dingen aufrufen, an Kandidaten sich zu melden und dass sich Leute bereit finden zu kandidieren und dazu auch äußern. Sowas finde ich sinnvoll. Wir brauchen endlich mal eine vernünftige, Vorabdiskussion, wer den Job gerne machen möchte, dass sich Leute zusammenfinden, sich äußern, ihre Vorstellungen bekannt geben und so weiter. Und nicht so spontan Geschichten auf dem Parteitag, wenn der Termin da ist, am Abend vorher oder noch, wenn die Wahllisten offen sind, zu sagen, ja, ich mach's hier und ich bin super und sowas. Also, dass man mal vorher sagt, was man tun möchte, darüber diskutiert und so weiter, das finde ich mal eine gute Sache. Also ich finde generell diesen Antrag, sage ich mal, auch als Signal auf jeden Fall nicht schlecht. Ich meine, um es wirklich einfach nochmal zu konkretisieren, und ich würde das jetzt quasi als Zieldatum quasi sehen. Und wie gesagt, also wenn man es tatsächlich aus konkreten Gründen irgendwo nicht schaffen sollte, dann kann man das ja immer noch darlegen und sagen, wir müssen das Datum leider nach hinten verschieben. Aber da generell irgendwie erstmal auf jeden Fall ganz klar damit zu sagen, wir werden jetzt einen durchführen innerhalb näherer Zeit, finde ich schon nicht schlecht. Und dass wir einen baldmöglich durchführen werden, finde ich dann wieder so schwammig, da bin ich dann wieder der Meinung, das kann man sich dann wirklich schenken. Das bringt dann auch nicht wirklich viel. Also wenn ihr das braucht, dann machen wir das von mir aus. Also, bitte. Dann ruft den auf, so, und den muss ich ja machen. Sagen wir so, kann man den Antrag dahingehend erweitern, dass man die Terminfindung im Oktober, also im letzten Quartal macht? Oder kann ich selber einstellen? Jetzt frage ich mal so ins Blaue hinein. Spontanantrag, gibt es sowas? Nee, haben wir in der GO nicht vorgesehen. Der Antragsteller ist auch nicht da, kann jetzt seinen Antrag auch nicht ändern. Da, was der Kollege sagt, ist schon bald möglich, ist natürlich ein bisschen schwammig. Dann sollte man schon ein konkretes Datum benennen und dann sollte man sagen, okay, dann machen wir es halt im letzten Quartal, weil dann ist es sicher, dass es geht. Dann haben wir genug Vorlauf. Gut, es gibt jetzt ja den Wunsch, also wie gesagt, geändern können wir den nicht. Es gibt den Wunsch aus dem Vorstand, den Antrag so abzustimmen, wie er hier steht. Rufe ich die Abstimmung auf. Wer ist dafür? Dafür? Dafür. Entschuldigung, muss ich die Taste drücken. Dann bin ich auch dafür, dann ist alles gut. So, dann kommen wir zu, das war jetzt, glaube ich, der einzige, den wir hier besprechen. Dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen seit der letzten Sitzung. Möchte die jemand vorstellen? Dann bleibt das an mir kleben. Das ist in der Zeile 146 ein Finanzantrag zu Aufklebern bzw. zu Aufbewahrungsbehältern für Aufkleber. In der Größenordnung von 31,90 Euro, den haben wir beschlossen. So werden unsere Aufkleber auch vernünftig aufbewahrt. Und dann haben wir noch Zugang zum Postfach und zur LGS für die Zeit des Urlaubs von Martin, dem ISF, zu übertragen als Düsseldorfer. Das hat bisher auch ganz gut funktioniert, soweit ich weiß. Und dann haben wir noch verschiedene Mitglieder aufgenommen, deren Daten natürlich aus Datenschutzgründen hier nicht genannt werden. Aber es hat uns sehr gefreut. So, damit sind wir mit den Anträgen durch. Gibt es Fragen zu irgendeinem dieser Punkte? Dann kommen wir zu aktuellem aus den Kommunen. Seit dem letzten Mal. Ja, kann ich kurz sagen, von der außerordentlichen KMV im Kreisverband Köln. Die haben sich also tatsächlich nochmal zusammengefunden. Es gab ja einige Schwierigkeiten durch einen was denn ein Ausdruck, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr so genau, Entschuldigung. Auf jeden Fall gibt es einen neuen Vorstand, voraussichtlich. Zumindest ist die Vorauswahl gemacht worden, auch mit einer hybriden Vorstandswahl, mit Online-Beteiligung und Vorortbeteiligung. Wir haben dann auf die Schnelle, danke Helle auch für die schnelle Unterstützung, noch eine Endabstimmung, Schlussabstimmung per Briefwahl organisiert, die aktuell läuft und auch nächste Woche abgeschlossen ist. Also dann wird ausgezählt und hoffentlich der gewählte Vorstand bestätigt. Und damit wäre der KV Köln wieder handlungsfähig. Die Vorstandsmitglieder sind sehr motiviert und wollen sowohl in der Kommunalpolitik wie auch in den anstehenden Wahlkämpfen auch schon mit Hinblick auf die Landtagswahl aktiv werden und Köln wieder zu einer Größe bei Piraten machen, was sehr erfreulich ist. Gibt es weitere Infos aus den Kommunen? Ist vielleicht jemand bei den Zuhörern da, der aus seinem Bereich was erzählen möchte? Ich kann noch was zu den Kölnern sagen. Die haben mich nämlich angeschrieben, auch schon sehr motiviert und haben gesagt, wir kriegen einen neuen Vorstand und willst du dann nicht mit uns mal den Vorstand datenschutzmäßig auffrischen? Die E-Mail kam gestern. Das ist doch sehr gut. Ja, Sie sind auf jeden Fall auf Vernetzung. Also ich habe Sie auch eingeladen, hier zu den Vorstandssitzungen zu kommen. Ich hoffe, das passiert dann auch. Muss ja nicht regelmäßig sein, aber also alle paar Wochen mal auch ein Kreisvorstand hier vorbeikommt, schadet das sicherlich nicht. Das auch an die anderen, die das hier vielleicht mal hören. Gut, wenn es keine weiteren Berichte aus Kommunen gibt, habe ich noch ein Thema. Das ist das Versammlungsgesetz NRW, was wir letztes Mal beschlossen haben, dass der Landesverband sich daran beteiligt. Da gibt es aktuell Diskussionen, dass bestimmte weitere Gruppen an diesem Bündnis teilnehmen möchten. Und ich weiß nicht, wer da jetzt Erfahrung hat, also das ist immer so eine Sache. Es ist ein politisches Bündnis, logisch. Und da gibt es viele Gruppen, die dann zusammenkommen müssen, zusammenarbeiten müssen. Und Gruppen, die sich auch manchmal nicht so gut verstehen. Und da hat dieses Bündnis dann Verfahren definiert, dass also Gruppen, die schon im Bündnis drin sind, über eine weitere Aufnahme beschließen. Ursprünglich war das mal so, dass alles im Konsens beschlossen werden soll. Das hat sich gezeigt, das funktioniert nicht. Man ist sich doch uneinig. Jetzt hat man sich auf ein Mehrheitsprinzip geeinigt mit 2/3 Mehrheit. Und es geht aktuell darum, sich zu positionieren zu einigen Beitrittswünschen. Und da ist die Frage, ob wir uns als Partei, sind Teil des Bündnisses, zusammen mit den Grünen sind auch, aber noch nicht mit dem Landesverband, sondern mit kleineren Gruppierungen, mit, glaube nur die jungen Grünen im Moment, also Grüne Jugend. Ob wir uns als Partei halt dazu äußern, auch als Teil des Bündnisses natürlich. Es geht aktuell konkret um zwei Gruppen, das ist einmal die MLPD, also auch eine Partei, und geht um eine Gruppe Young Struggle, die auch sehr aktiv ist. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt, also aktiv ist im Sinne von gerade im Bereich, sie gelten als sogenannte migrantische Organisation, gerade im Bereich Rechte für Palästina zum Beispiel, und hat für wilde Diskussionen gesorgt, ob die denn nun dahin passen, ob sie antisemitisch agieren oder nicht und so weiter. Young Struggle, nicht Travel. Sorry. So, Erfahrungen haben wir mit der MLPD im Bündnis gegen das neue Polizeigesetz vor anderthalb Jahren. Und zwar sehr negative Erfahrungen leider, weil sich das Bündnis daran, an deren Mitgliedschaft, ist das Bündnis gescheitert. Also ist es geplatzt letztlich, weil man sich nicht so weit in die Haare gekriegt hat, dass keine Arbeit mehr möglich war. Und allein vor dem Hintergrund würde ich auch nicht dafür, dass die teilnehmen. Die Frage ist aber noch wiederum, ob wir uns als Partei dazwischen oder halt nicht. Es gibt ausreichend Gegner. Jetzt ist natürlich auch immer wieder eine Sache, diese in Anführungsstrichen Arbeit von anderen machen lassen, ist auch nicht schön. Also sollen wir uns bei so etwas äußern? Ja oder doch? Wie gibt es dazu Meinungen? Reinhard, du bist im Stimmraum, aber nicht zu hören, das wackelt wieder. Ja, ich habe nichts gesagt, ich wollte mich nur zu Wort melden. So. Also lange Rede, kurzer Sinn, mit MLPD habe ich meine persönlichen Probleme, die spielen sich am laufenden Meter in den Vordergrund. Und ich glaube nicht, dass wir mit denen irgendwelche Gemeinsamkeiten haben und dass es auch zu keiner konstruktiven Zusammenarbeit kommt. Also bei mir persönlich ist der MLPD zum Stillende. Weil ich habe gerade die Typen hier in Duisburg genossen und ich mache einen weiten Bogen um die. Okay, dann ist die Erfahrung, die ihr gemacht habt, die gleiche, die auch hier beim Bündnispolizeigesetz gemacht wurde. Tatsächlich haben sie nämlich auch die Mitgliedschaft für ihre Zwecke genutzt und sich versucht, darüber zu profilieren und wenig für die Sache selber, für das Bündnis gemacht. Nein, ich habe mich nicht als Piratenpartei mit denen beschäftigt, sondern ich bin ja seit 20 Jahren im sozialpolitischen Umfeld der Stadt Duisburg tätig, wie ihr wisst. Und die sind immer irgendwie mit dabei und ich habe genau die Erfahrung gemacht, die ich euch gesagt habe und die du gerade bestätigt hast. Es ist immer dasselbe mit denen. Okay. Gut, ich will jetzt nicht die ganze Diskussion aus dem Bündnis hier reintragen. Zu Young Struggle gibt es auch eine sehr, sehr ausführliche Argumentation von anderen, warum die nicht dabei sind. Das ist so, warum die nicht dabei sein sollen. Vom Ablauf her sind die aufgerufen, bei dem nächsten Treffen, das ist jetzt am Sonntag, dazu zu kommen und sich zu den Anschuldigungen, so muss man das fast sagen, ihnen wird vorgeworfen, bestimmte Meinungen oder bestimmte Aussagen getroffen zu haben, die auch im Web dokumentiert sind, und sich dazu zu äußern. Also sie sind eingeladen und dann wird man sehen, was passiert. Im Moment scheint es so, dass die Zweidrittelmehrheit, die notwendig ist, diese Gruppe aufzunehmen, nicht zustande kommt. Ja, und ich wäre auch aus einem ganz naheliegenden Grund eigentlich, würde ich dieses Anliegen, die nicht aufzunehmen, unterstützen, weil es ist einfach so, dass allein die Diskussion die Gruppe schon, also dass das Bündnis sehr stark belastet, was natürlich ein schwieriger Grund ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ein Bündnis halt auch nur so stark, wie die Menschen, die sich darin zusammenfinden, um zusammenzuarbeiten. Und wenn sie halt nicht zusammenarbeiten können, und nur damit beschäftigen, einige Gruppen raus oder rein oder sich zu wehren gegen Mitarbeit oder was auch immer, und man darüber die ganze Kraft und die ganze Zeit verschwendet, statt an dem eigentlichen Sinn des Bündnisses zu arbeiten, dann muss man da einen Strich ziehen. Dann muss man entweder mehrere Bündnisse machen, auf jeden Fall sich nicht länger damit aufhalten, Gruppen rein oder raus zu wählen. Und werde mal gucken, ob das ist natürlich, wie gesagt, eine schwierige Situation. Aber ich denke einfach, das ist keine Basis für eine Arbeit. Und das würde ich mir wünschen, dass das natürlich auch die Gruppen sehen, die so in der Kritik stehen. Letztlich wird ja auch die Arbeit des Bündnisses, das ist ja das Polizeigesetz, das Versammlungsgesetz zu verhindern. Das wäre ja auch zu deren Vorteil, also sprich, das Bündnis würde ja weiter in deren Sinne auch arbeiten. Und ob jetzt halt eine Gruppe Mitglied in dem Bündnis ist oder nicht, ist, ja, sollte dann nicht ein entscheidendes Kriterium sein. Anyway, das ist jetzt hier leichter gesagt als getan. Werde mal gucken, wie das weitergeht. Nehme jetzt nicht so mit. Hier, es gibt eine Wortmeldung, sehe ich gerade mit Eindruck zu Young Struggle. Bitte, Harry. Ich mache es kurz und bündig. Ich hatte bisher noch nichts von dieser Gruppe gehört. Habe jetzt mal die letzten Minuten damit verbracht, auf deren Blog selber zu lesen. Und da ist unter anderem ein Beitrag über Zero-Covid. Sie schreiben es nicht ausdrücklich, aber ich habe so den Eindruck, dass sie sich gegen Zero-Covid aussprechen, weil das, wie gesagt, nur dem Kapitalismus dienen würde. Und deswegen hätte ich da persönlich Bauchschmerzen mit, wenn die dabei sind. Ja, nun ist halt das Bündnis, da sind viele dabei, wo wir sicherlich nicht in allen Belangen mit denen übereinstimmen. Und der Punkt, dass es halt ein Themenbündnis ist, sprich alle, die da zusammenkommen, arbeiten an dem einen Punkt, nämlich gegen ein NRW-Versammlungsgesetz, so wie es von der Landesregierung vorgestellt wurde, und kümmern sich nicht um ihre anderen Angelegenheiten. Insofern wäre mir dann auch fast egal, wie jetzt jemand zu Covid steht. Aber trotzdem danke für den Punkt. Schwierig ist halt tatsächlich, und da muss man einen Schlussstrich ziehen, glaube ich, wenn halt die Diskussion dabei sein und nicht dabei sein, das sämtliche Arbeit sprengt. Das hat es bei der letzten Sitzung auch schon gemacht. Von 3 Stunden gingen darauf, glaube ich, 2,5, was die Mitgliedschaft angeht. Anyway, ich werde das nächste Mal nochmal berichten und ja, soweit dazu. Dann noch keine weiteren aktuellen Themen hier, wenn jetzt nicht noch jemand kommt. Also von meiner Seite danke für die Arbeit an den Social Media Accounts. Bitte, Mirasi. Nee, du sagtest, du hast keine Themen mehr. Es sind keine angemeldet. Stehen natürlich immer zur Verfügung, Dinge zu diskutieren. Schön ist immer, wenn eine Anmeldung vor der Vorstandssitzung kommt, dann kann auch noch mehr Daten oben geschickt werden, dann wissen das auch andere. Ich habe dir gestern oder so eine E-Mail geschickt. Egal. Ich wollte auch nur sagen, wir haben das Ressort Digitales, wir haben jetzt mal wieder Treffen angesetzt. Und zwar immer am 15. und am 30. immer um 19 Uhr bzw. um 11 Uhr. Wir haben das erste Treffen jetzt gehabt und es war sehr lang. Ich glaube, wir haben uns morgens um 3:30 verabschiedet. Und es war auch so einiges ist dabei rumgekommen. Ich habe es noch nicht geschafft, das zu verschriftlichen. Wir haben ganz viel über diese Sache mit dem Mammographie-Programm gesprochen, wobei ich da mittlerweile auch mit Anja dran bin, weil das wohl doch ein Bundesthema ist. Also da machen andere Bundesländer ähnlich viel komische Datenerhebungen. Und ja, so ein bisschen erstmal gegenwärtig und so weiter. Und das Du bist abgehakt. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Ich konnte nichts mehr verstehen. Hört ihr euch? Hört ihr mich? ABC? Ja. Ihr hört mich. Mit ganz was in der Verzögerung. Ihr sagt, ihr hört mich. Ich bin leider auf der Aufnahme nicht zu verstehen. Ihr hört mich jetzt wieder flüssig? Ja, jetzt ja. Okay. Also, ich wollte, wie gesagt, ich hatte dem Vorstand das per E-Mail angekündigt, das Ressort Digitales, Datenschutz und Transparenz. Ich habe jetzt mal wieder Termine angesetzt. immer am 15. und am 30. eines Monats, immer um 19 Uhr beziehungsweise um 11 Uhr an Wochenenden und Feiertagen. Und wir haben uns das erste Mal getroffen. Es waren 5 Leute da oder 6. Also wir waren relativ viele. Ich war sehr erstaunt. Ich hatte nur mit Harry gerechnet, aber es waren ein paar mehr da. Und wir haben uns dann tatsächlich bis morgens um 3:30 unterhalten über die Themen. Und das Hauptthema, was ich in den Raum geschmissen hatte, war Mammographie, weil da läuft so einiges schief in NRW mit Datenerhebung. Und ich habe aber in der Zwischenzeit auch mit der Anja gesprochen, die AG Digitales im Bund macht. Und das ist vermutlich sogar ein Bundesthema mal wieder und kein Landesthema. Anyway, wir haben also ganz viel gesprochen und es gibt da doch Menschen, die sich beteiligen wollen an diesem Ressort. Also ich bin da nicht alleine. Das finde ich erstmal gut und ich hoffe mal, dass wir da jetzt auch ein bisschen vorankommen. Ich habe zu der Mammographie wollte ich auch noch was schreiben. Da bin ich jetzt einfach aufgrund von anderen arbeitstechnischen Sachen nicht zu gekommen. Ich werde aber auf alle Fälle noch was zu schreiben, zumindest im Wiki mal eine kleine Zusammenfassung geben. Das wäre sehr schön. Das wäre nämlich jetzt auch mal eine Frage gewesen, zum einen, wo ihr euch trefft und ob das irgendwo schon so weit dokumentiert ist, dass man das hier vielleicht als Link reinsetzen könnte. Die Kenntnisse, irgendwer ist da auch schon hinterhergeflogen und hat das mal ein bisschen korrigiert und besser aufgefrischt. Also ich war mal so ganz dreist und habe also wirklich die Oberseite von NRW, ich habe die Ressorts reingenommen und wo wir treffen uns natürlich hier in diesem Gliederung NRW, da gibt es irgendwo eine Untergliederung für die Ressorts, ich sehe sie gerade nicht, aber soweit hat Helda das schon mal angelegt und es gibt dann halt für die 5 Ressorts auch jeweils ein steht auch dran. Und im Wiki stehen auch die Termine. Es wäre natürlich schön, wenn da jemand mit mehr Dingskenntnissen, danke Helda, mit mehr Wiki-Kenntnissen da vielleicht noch die Seite aufpeppt. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass es einer tut. Ich hab erstmal eine Seite angelegt, damit wir was haben. So, dann haben wir das auch drin. Wunderbar. Und ich dachte, das freut den Helda vor allen Dingen, dass es da auch mal weitergeht, dass nicht alle Ressorts schlafen. Genau, aber schön, wenn man mal Sachen hat, die wachsen können. Ne? Genau, deswegen hatte ich auch gerade eine Wortmeldung erst angemeldet. Schön, dass sie ignoriert wird. Das ist kein Ding, aber ich melde mich ja trotzdem mal zwischendurch. Erstmal super, danke erstmal, dass auch die ganzen Ressorts natürlich nicht eingeschlafen sind. Ich finde es auch toll, dass das auch noch wird. Ich hoffe immer noch drauf, dass noch 4 weitere Folgen natürlich, damit wir dann auch endlich wieder vernünftig politisch hier auch wieder arbeiten können und da auch einiges bei rumkommt, zumal ja auch wir wirklich derzeit ein sehr, sehr dünnes Wahlprogramm für eine Landtagswahl im nächsten Jahr haben. Da möchte ich gerne nochmal dran erinnern, dass das ja auch noch kommt. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich noch alle 2017er Themen tatsächlich noch so bespielen können und dürfen und vor allen Dingen auch wollen. Vor allen Dingen, weil ja auch Regierung Laschet 1 und wir hoffen, es bleibt bei 1, uns derzeit ja eine Menge Vorlagen liefert, bei denen wir auch 2022 noch angreifen können und auch sollten. Aber danke. Ja, dito. Und dann freuen wir uns über die nächsten Termine und nächsten Berichte dazu. Und vor allem auch über eine Vorankündigung, wann der Termin ist, damit andere darauf aufmerksam werden. Würden wir auch gerne dann auf NRW-Info verbreiten. Super, wie gesagt, immer 15. und 30. Harry hat sich gerade freiwillig auch schon gemeldet, das mal mit dem Wiki und Co. in die Hände zu nehmen. Danke, Harry, erstmal. Stopp. Ich habe gesagt, ich gucke mir das an. Ich habe nicht gesagt, dass ich da wirklich was machen kann. Ja, okay. Ja, mit Terminen. Ich habe es jetzt erstmal aufs Wiki geschrieben, aber das kriegen wir hin. Ich kann noch was anderes kurz berichten, weil ich da gerade herkomme. Die Datenschutzschulungen 8. und 23. Ich hatte schon ewig keine mehr, die ausgefallen ist. Also das läuft richtig super und findet auch meistens statt. Also ich habe schon manchmal gedacht, oh, hoffentlich kommt heute keiner, ich bin müde, aber so die letzten Male waren immer welche da und das ist auch sehr schön. Also es ist für mich auch gut, dass wir das so machen. Auch nur mal so, wenn ich schon mal sowieso hier bin. Ich finde das auf jeden Fall auch sehr gut und vielen Dank, dass du es anbietest. Ich habe es eben schon mal gesagt, als wir oben bei den Terminen waren. Auch sehr gut, dass die hier immer im Protokoll drinstehen, dass man gut darauf verweisen zu können für Leute, das kommt ja immer wieder vor, ach, ich muss eine machen und wann findet denn eine statt? So hat man hier immer eine Stelle, wo man drauf verlinken kann und was auch die meisten finden. Danke dafür, für dein Angebot. Was ich halt, also deswegen habe ich jetzt hier jetzt dazu über, das habe ich mit den Datenschutzschulungen versucht, ja immer den 8. und 23., also nicht einen festen Wochentag anzubieten, sondern dadurch, dass ich einen festen Tag im Monat anbiete, ist ja immer der Wochentag ein anderer. Und ich habe das Gefühl, das hatten wir früher auch schon mal in den AGs versucht, da kommen einfach auch mehr Leute, weil dann auch jeder, einer sagt, ich kann nie donnerstags, da kann keiner meckern, weil das ist ja nicht immer donnerstags, sondern die Tage wechseln und dann kann man das versuchen. Und das versuche ich jetzt halt mit dem 15. und 30. beim Digitales Ressort auch, weil vielleicht bringt das etwas und man kriegt da doch mal mehr Leute motiviert. Ist nur so. Ich weiß nicht, wie man das automatisieren kann. Ich hoffe, das geht. Für die Kalender und so. Das kann ich dir gerade auch nicht sagen, ob man es automatisieren kann, aber interessanter Versuch. Wortmeldung mit Ergänzung. Bitteschön. Ich habe gerade für die, die es interessiert, mal den nächsten Termin rausgesucht und im Mumble-Chat gepostet. Das kann vielleicht noch mit aufgenommen werden. Schon passiert. Okay. So, damit sind wir nahezu am Ende der Tagesordnung angelangt. Da das Wetter jetzt langsam besser wird, sage ich einfach mal so, falls ihr aus Lust und Laune und Corona-Protest, was auch immer, einfach einen Infostand anmelden wollt oder aber auch eine Mitgliederversammlung macht oder eine Aufstellungsversammlung, was auch immer. Alles sind Termine, die in den Kalender gehören. Die entsprechenden Links sind im Protokoll zu finden. Tragt das bitte vor einer solchen Veranstaltung ein, damit das gegebenenfalls versichert ist, falls da etwas passiert. Nur Termine, die da stehen, finden auch wirklich im Namen der Piratenpartei statt. So, damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Wortmeldung. Sehe ich keine mehr. Dann sage ich noch, dass der nächste Termin nicht so, wie er hier gerade im Pad angegeben ist, am 22.05. ist, sondern am 22.04. Aber wieder um 20.30 Uhr. Vielen Dank, dass ihr da wart heute. Vielen Dank für die Vorbereitung, fürs Protokoll, fürs Aufnehmen und auch an den Restvorstand, an die anderen Vorstandsmitglieder, dass sie heute da waren und an die Zuhörer natürlich auch. Damit schließe ich die Sitzung um 21.24 Uhr, genau 3 Minuten früher als die letzte.